Strenge Vorschrift gab ich meinen Augen, und wie hätte ich auf eine Jungfrau lüstern blicken sollen? Was wäre da die Zuteilung von Gott droben und das Verhängnis des Allmächtigen in Himmelshöhen? Ist es nicht Verderben für den Frevler und Unglück für die Übeltäter? Sieht er nicht meine Wege und zählt alle meine Schritte? Wenn ich mit Lüge umging und mein Fuß dem Truge nachjagte, es wäge mich Gott mit rechter Waage, dass er meine Unschuld erkenne. Wenn mein Schritt vom rechten Weg abwich, wenn mein Herz meinen Augen nachging und an meinen Händen ein Makel klebte, so will ich sehen und ein anderer möge essen und meine Schößlinge mögen ausgerissen werden. Wenn sich mein Herz wegen eines Weibes betören ließ und ich an der Türe meines Nächsten lauerte, so möge mein Weib einem anderen malen und andere mögen sich über sie strecken. Denn eine Schandzeit wäre das, ein Vergehen, vom Richter zu strafen, ja, ein Feuer, das bis zum Abgrund fräße und alle meine Habe entwurzeln müsste. Wenn ich das Recht meines Knechtes verachtete und das meiner Magd, wenn wir im Streite waren, was wollte ich auch tun, wenn Gott sich erhöbe, und wenn er untersuchte, was ihm erwidern? Hat nicht, der mich erschuf, im Mutterleib auch ihn geschaffen, und hat nicht einer uns im Mutterschoß bereitet? Wenn ich geringen einen Wunsch versagte und die Augen der Witwe verschmachten ließ, wenn ich meinen Bissen allein verzehrte und die Weise nicht ihr Teil davon genoss, nein, seit meiner Jugend wuchs sie mir auf wie einem Vater, von Mutterleib an leitete ich sie. Wenn ich einen Verkommenden sah ohne Gewand und ohne Decke einen Armen, wenn meine Hüften mich nicht gesegnet haben und er sich nicht erwärmte von meiner Lämmerschur. Wenn ich gegen eine Weise meine Faust geschwungen, weil ich im Tore Beistand für mich sah, so möge meine Achsel aus ihrer Schulter fallen und mein Arm mir aus seiner Röhre gebrochen werden. Denn furchtbar war mir das von Gott verhängte Verderben und ohnmächtig bin ich vor seiner Majestät. Wenn ich Gold zu meinem Hort gemacht und Feingold meinen Trost genannt habe, wenn ich mich freute, dass mein Schatz so groß und dass meine Hand so viel erworben, wenn ich das Sonnenlicht betrachtete, wie es strahlte, und den Mond, wie er so prächtig dahinwallte, und mein Herz sich insgeheim betören ließ und meine Hand sich zum Kuss an meinen Mund legte, auch das wäre ein Vergehen, vom Richter zu strafen, weil ich Gott droben geheuchelt hätte, wenn ich mich freute über das Unglück meines Feindes und frohlockte, wenn ihn Unheil traf, aber nie habe ich meinem Munde gestattet, zu sündigen, indem ich ihm fluchend den Tod anwünschte, wenn meine Hausgenossen nicht sagen mussten, wann wäre jemand von seinem Fleische nicht satt geworden. Der Fremdling dürfte nicht im Freien übernachten, meine Türen öffnete ich dem Wanderer, wenn ich, wie Menschen tun, meine Sünden verheimlichte, indem ich meine Schuld in meinem Busen verbarg, weil ich mich scheute vor der großen Menge und die Verachtung der Geschlechter mich schreckte. So dass ich mich still verhielt, nicht aus der Türe ging, o wäre doch, der mich anhören wollte. Hier meine Unterschrift, der Allmächtige antworte mir. Und hätte ich doch die Klageschrift, die mein Gegner schrieb. Fürwahr, ich wollte sie auf meine Schulter heben, als Diadem mir um die Schläfe winden, ich wollte ihm jeden meiner Schritte künden und wie ein Fürst ihm entgegentreten. Hier enden die Reden Hiobs. Wenn über mich mein Acker schrie und insgesamt seine Furchen weinten, wenn ich seinen Ertrag ohne Entgelt verzehrte und seinem Besitzer das Leben ausblies, so sollen statt Weizendornen aufgehen und statt der Gerste Unkraut.